WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, wir melden uns pünktlich zur Stelle. Wie sich das gehört, willkommen bei Domian, willkommen im 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht heute. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, zu jedem Thema, das euch auf den Nägeln brennt. 0800 220 5050 oder Mail domian@wdr.de. Die erste Anruferin heißt Imri und ist 38. Hallo. Ich freue mich, durchgekommen zu sein. Ja, schön, dass du da bist, Imri. Hallo. Also es geht darum, ich habe eine schwerbehinderte Tochter, die ist 11. Ja. Und als ich im Krankenhaus war, haben die also versucht, das Kind zu bekommen. Also ich sollte das Kind bekommen. Dann ist das Kind stecken geblieben. Dann ist der Arzt auf meinen Bauch die ganze Zeit gesprungen und die Kleine kam nicht raus und dann hat er versucht, Darmschnitt zu machen, aber ich habe nichts davon gespürt. Er hat bei meiner Tochter den Kopf geschnitten und dann haben die Alarm geschlagen, dann kamen irgendwelche Ärzte, dann kamen Anästhesisten und alles und der Anästhesist hat versucht, in Narkose zu legen. Hat versucht, mich in Narkose zu setzen. Ich habe so getan, als wäre ich in Narkose, aber ich wollte auf jeden Fall hören, wie es mein Kind geht. Und habe so getan, als wäre ich in Narkose. Und erst dann haben sie versucht, den Darmschnitt zu machen. Also bis dahin haben die einfach 10 Minuten gedauert, bis ein anderer Arzt gekommen ist. Die hatten keine Ahnung, was sie machen sollten. Die haben auf den anderen Oberarzt gewartet. Eine hochdramatische Geburtssituation. Ja, ja. Wie ging es dann weiter? Wie kam dann dein Kind zur Welt? Ja, das weiß ich nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Ach, bist du dann doch in Narkose gefallen? Nee, bei dem Darmschnitt, also als der Arzt dann den Darmschnitt richtig gemacht hatte, weil davor hat er in den Kopf von meiner Tochter geschnitten. Als er dann dachte, ich wäre in Narkose, haben die versucht, den Darmschnitt zu machen. Und dann haben die natürlich, ich war ja nicht in Narkose, ne? Dann habe ich natürlich so laut geschrien, dass ich in Koma gefallen bin. Ach so. Und meine Mutter war draußen und hat die ganze Krankenhaus, glaube ich, meinen Schrei gehört. Und meine Mutter hat gedacht, dass ich schon tot wäre oder was. Ja, und dann kam die Kleine zur Welt, die mussten die reanimieren. Ja, aber es ist ja bei der Geburt, wie du gerade erzählt hast, etwas Schlimmes passiert. Man hat dem kleinen Kind in den Kopf geschnitten. Ja. Also der Arzt hat dem Kind in den Kopf geschnitten, aus Versehen, so wie du es beschrieben hast. Ja, das sieht man auch bei meiner Tochter, dass das so wie Scherenanfangschnitt sieht man genau bei meiner Tochter. Das heißt, der Kopf war richtig blutig und es gibt eine Narbe. Nach 11 Jahren sieht man noch den Schnitt an den Kopf. Hat denn dein Kind sich von diesen Geburtsstrapazen wieder erholt? Nein, eigentlich nicht. Die kann nicht laufen. Die kann nicht reden. Die krampft immer wieder, öfter. Was macht sie? Die krampft auch. Krampft? Ja. Und du glaubst, das ist ja auch wahrscheinlich, dass das eine Folge... Ich weiß eigentlich, dass die Ärzte Schuld haben. Ich habe auch mehrere Ärzte danach auch gefragt, ob das sein kann, dass die Ärzte Schuld waren oder ob das halt Schicksal war oder was. Und die haben mehrere Ärzte gesagt, dass die Ärzte eigentlich Schuld haben. Wer hat das gesagt? Und dann haben die gesagt, musst du verklagen. Ja. Und ist es dann zu einer Gerichtsverhandlung gekommen? Ja, die Gerichtsverhandlung ist 2013, weil mein Anwalt, ich war 2008. Ja, was ist denn dabei rumgekommen bei der Gerichtsverhandlung? Ja, ich habe natürlich verloren. Doch. Man hat ja gegen Ärzte überhaupt keine Chance. Mit welcher Begründung hast du verloren? Das wüsste ich auch gerne. Also der Gutachter, der da war, der hat alles anders, also als wäre er da und hätte das alles gesehen. Ich habe gesagt, er ist auf meinen Bauch gesprungen, mehrere Male. Aber was heißt, entschuldige, was heißt auf dem Bauch gesprungen? Mit dem Ellenbogen ist er gesprungen, hoch und auf meinen Bauch. Hoch und auf meinen Bauch ist er die ganze Zeit auf meinen Bauch gesprungen. Aber der ist doch nicht mit seinen Füßen auf deinen Bauch gesprungen. Ellenbogen, also mit der Hand. Der Hand hat er auf den Bauch geschlagen. Ja, so richtig hochgehoben. Er ist so hochgesprungen und dem Ellenbogen auf meinen Bauch die ganze Zeit. Die Kleine kam einfach nicht raus. Gibt es denn für diesen Vorfall, gab es denn da Zeugen im OP? Ja, da war meine Mutter dabei. Aber hast du nicht gerade gesagt, dass die Mutter draußen war? Ja, da, wo der noch gesprungen ist, da war die noch drin. Ah ja, okay. Da war die noch drin. Also, als du hast gemerkt haben, dass das richtig dramatisch wurde, haben die dann meine Mutter rausgeschmissen. Mhm. Ich habe da nur geschrien, bitte rettet mein Kind. Ich hatte Panik, ich habe gar nicht mal mitgekriegt, dass meine Mutter dann raus war. Mhm. Ne? Jetzt hast du den Prozess verloren. Was sagt das Gericht denn oder wie wird es dargestellt, warum das Kind jetzt die Behinderungen hat? Woher kommen die Behinderungen? Also der Arzt, der Chefarzt vom Krankenhaus hier in Onna, katholische Krankenhaus, der hat gesagt, dass das alles so das zweite Mal in seinem Lebenslauf, dass so stecken geblieben ist, sein Kind so schlimm. Mhm. Ja, und dass das Schicksal war oder was auch immer. Ich habe gesagt, sehen Sie doch, da hat die Kleine den Schnitt. Nein, und dann hat der Gutachter gesagt, man muss den Schnitt noch mal ein bisschen erweitern. Das ist normaler Prozess, obwohl er sich nicht mal den Kopf von meiner Tochter angesehen hat. Die war da bei dem Gericht mit dabei. So, jetzt ist etwas sehr Schlimmes passiert. Es gab eine Gerichtsverhandlung, das Gericht hat ein Urteil gesprochen und du hast kein Recht gekriegt. Nee. Das können wir jetzt leider hier nicht weiter kommentieren. Das ist jetzt im Moment so, wie es ist. Ich stehe noch auf einem Berg Schulden. Ich muss den Gericht selber, die Kostenprozesshilfe habe ich auch nicht bekommen. Musste ich 3.000 Euro mir überall leihen und habe das bezahlt. Ja. Und jetzt will der gegnerische Anwalt noch 5.000 und noch was haben. Ich habe das Geld nicht, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich bin nur am Weinen, ich kann einfach nicht mehr. Ja, lass mich noch was fragen. Hattest du denn einen guten Rechtsbeistand, auch einen guten Rechtsanwalt? Also ich weiß es nicht, ob der gut war. Im Nachhinein denke ich habe einen großen Fehler gemacht, dass ich diesen Anwalt hatte. Ist die Sache jetzt juristisch abgeschlossen, ne? Ja. Oder gibt es noch eine Berufung oder kann man noch irgendetwas anderes machen? Also ich denke nicht. Der hat mir auch gesagt, klipp und klar, der Anwalt, er möchte jetzt nicht mehr für mich da sein und es geht nicht. Also ich habe keine Chance. Ich sollte jetzt nur noch den Anwalt der gegnerischen Seite bezahlen. Dann kam vor kurzem die Rechnung über 5.100 und noch was. Ich verstehe, das ist natürlich ein großes Drama. Mein Kind behindert gemacht ich muss die ganze Zeit Schulden bezahlen. Ja. Das kann doch wohl nicht sein. Ja. Noch eine Frage zu deinem Kind. Wie schlimm war das, als das Kind klein war, Säugling und Kleinkind mit der Behinderung? Wie hat sich das gezeigt? Ja, die hatte Sonden gehabt. Ja, die hat nicht gegessen, nicht geschluckt. Ich musste Tag und Nacht bleiben und ihr ein bisschen zum Trinken zu geben. Ah, ja. Zum Gott sei Dank kann ich nur sagen, habe ich es. Also Ärzte haben das nicht geglaubt, dass das schaffe, dass sie ohne Sonde trinken und essen kann. Also eine schwere Kindheit und eine schwere Zeit hast du da auch schon hinter dir. Ja, Ist dieses Kind dein einziges Kind? Ich wollte schon im Bauchnabel dieses zum Essen und zum Trinken geben. Aber ich habe gesagt, ich werde das so schaffen und Gott sei Dank habe ich es auch so geschafft. Die ist zwar nie so gut, die ist schon. Hast du noch mehrere Kinder? Ich habe noch eine, die ist 16. Ja, und bist du alleinerziehend? Nee, ich habe einen Mann. Ja, das ist auch der Vater des Kindes. Ja, ist der Vater. Und ich hoffe, dass der dir auch zur Seite steht. Ja, doch, so viel wie er kann. So viel wie er kann. Emery, das tut mir wirklich von Herzen leid. Natürlich, das wird jedem Menschen von Herzen leid tun, wenn man so eine Geschichte hört. Und wenn du dann auch noch das Gefühl hast, dir ist Unrecht getan. Wir werden dich jetzt mal zurückrufen und dich doch noch mal versorgen mit ein paar Patientenverbandsnummern. Also das sind Organisationen von Patienteninteressen. Vielleicht hast du da noch nicht so richtig Kontakt gehabt. Nee, ehrlich gesagt, habe ich nicht so viel Kontakt. So, weil ich und das wäre ganz gut, wenn du zumindest mal mit den Leuten Kontakt aufnehmen würdest. Das kostet auch nichts, dass die dich nochmal beraten, ob es sinnvoll ist, das nochmal aufzurollen oder ob man da wirklich nichts machen kann. Deshalb bitte ich dich aufzulegen und du wirst von uns gleich nochmal zurückgerufen. Vielleicht können wir dir so ein kleines bisschen helfen. Ich finde es schön, dass du dein Kind so toll betreut hast. Das ist relativ eigenständig. Ja, sie ist mein Ein und Alles. Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Ich kann nicht ohne sie. Besonders wenn sie zur Schule geht, kann ich kommen, warte, bis sie nach Hause kommt. Ja. Ja. Liebe Imri, alles Gute von Herzen dir und deinem Kind und wir melden uns gleich wieder. Dankeschön. Tschüss, ciao. Abend fallen, ja. Tschüss. 0800 220 50 50, freie Themennacht heute, Florian 31. Guten Morgen, Florian. Ja, hi Domian. Hallo Florian, um was geht's bei dir? Ich bin aber 33, ist vorhin. Ich bitte um Entschuldigung. Aufgenommen worden. 33, ja. Okay. Ja, also bei mir geht's um Folgendes. Heute ist eine Freundin von mir an einer Leberzirrhose im Krankenhaus verstorben. Hm. Und ich habe die letzten 3,5 Jahre vergeblich versucht, sie da irgendwie rauszuretten. Und ich habe so ein bisschen das Problem, ich denke mal, so irgendwas hätte man noch machen können sollen. Aber es hat halt nicht gereicht. Wie alt ist die Freundin geworden? Die wäre am 1.7.32 geworden. Also eine junge, sehr junge Frau noch. Ja. Ist es eine gute Freundin von dir? Ist es keine... Wir kennen uns halt sehr lange und das verbindet irgendwie. Ja, also aber es war nie eine Partnerin von dir. Nein, das nicht. Jetzt ist das natürlich eine extrem schwere Erkrankung. Man hat wahrscheinlich medizinisch, ich gehe mal davon aus, ich hoffe das, dass man alles Mögliche unternommen hat. Was meinst du, was hättest du denn noch tun können, außer sie seelisch zu betreuen und bei ihr zu sein? Ich frage mich halt, ob man da eher etwas unternehmen sollen. Was meinst du denn genau? Welche Richtung denkst du? Also ich habe immer zwischendurch versucht, mit ihr zu sprechen. Ich habe das ja gemerkt, dass sie sehr viel Alkohol trinkt und habe dann gesagt, sie soll, wenn sie einfach Probleme hat, soll sie zum Psychologen gehen. Ich gehe auch mit. Und, ich verstehe. Du meinst also, bevor die Krankheit ausgebrochen ist, hättest du noch mehr machen müssen. Sie war Alkoholikerin. Ja, genau. Und das hast du damals in der Freundschaft auch schon mitbekommen? Ich habe das auch mitbekommen, ja. Und dann habe ich, wie gesagt, immer versucht, ich habe gedacht, ich gehe mit zum Psychologen, du brauchst Hilfe. Und sie hat das immer abgelehnt. Und war sie denn einsichtig, dass sie Alkoholikerin war? Nein, das war eben das Problem. Sie hat immer gesagt, das ist gar nicht so. Und dann, bin ich auch gesagt, sie muss dringend zum Arzt. Ich meinte, nein, das... Sie hat das immer abgelehnt. Ja. Wie, hast du einen Überblick, wie viel Mengen sie konsumiert hat? 3 bis 4 Liter pro Tag Wein, Schnaps. 3 bis 4 Liter Wein pro Tag plus Schnaps? Ja, hab ich richtig gehört? Ja. Das heißt, dann war sie doch immer extrem betrunken jeden Tag. Ja. Hast du sie dann? Ja, die ist morgens aufgestanden, hat betrunken, hat so lange weiter getrunken, bis sie praktisch dann vor wie viel? Couch. Ja. Vor wie vielen Jahren hast du sie kennengelernt? Vor 20 Jahren. Ach so. Also ja. Da warst du 13. Ja, also wir haben uns in der Schule kennengelernt. Und dann hatten wir halt eine Zeit lang keinen Kontakt, wo ich das dann vielleicht auch nicht so mitbekommen habe. Und seit vier Jahren haben wir jetzt wieder Kontakt. Und ich hab das dann so. Weißt du denn, seit wann sie so stark am Alkohol hing? Genau weiß ich das nicht. Also ich habe es jetzt mitbekommen, dass wir wieder Kontakt haben, habe ich auch nur so schleppend mitbekommen, weil immer, wenn ich dann mal da war, habe ich gemerkt, dass ich den ganzen Liter getrunken. Und anfangs denkt man sich dann natürlich auch noch nicht so viel bei. Aber als das dann jedes Mal war, wenn ich da war, war ein ganzer Liter weg. Und ich habe das dann eben beobachtet, wenn ich dann mal länger da war, da hat es dann auch 2 oder 3 Liter, während ich da war. Was halt, es ist ja sehr schwierig, mit einem Alkoholiker eng befreundet zu sein. Was hat dich überhaupt bei ihr gehalten? Was hat die Freundschaft ausgemacht für dich? Ja, habe ich so eine Art Pflichtgefühl gehabt. Da wir uns schon so lange kennen, habe ich mich irgendwie verpflichtet gefühlt, ihr da rauszuhelfen. Das ist eine edle Einstellung, wenn ihr euch so lange nicht gesehen habt und vor 4 Jahren erst wieder und du merkst, sie ist Alkoholikerin und dann hast du, nur weil ihr früher mal befreundet wart, hast du das Gefühl gehabt, ich muss ihr helfen. Ja. Mhm. Ja, toll, eigentlich toll. Aber das wissen wir ja alle, die irgendwie mit Alkoholikern schon mal zu tun hatten, dass solange der Alkoholiker nicht einsichtig ist, rennst du gegen Betonwände. Genau, das habe ich mir auch immer gesagt. Und ich habe auch vor 2 Jahren habe ich dann auch mal so einen Extremversuch gestartet, indem ich einfach, da war ich total alkoholisiert und habe ich gedacht, ich rufe jetzt einen Krankenwagen. Mhm. Ja, und ich habe ja schon mal gehört, dass die in Extremfällen solche Leute eben auch mitnehmen. Mhm. Wenn sie nicht mehr, wenn sie eine Gefahr für sich selber oder für andere sind. Und ja, die sagten dann, ja, wenn die nicht mitkommen will, sind uns die Hände gebunden. Und sie ist nicht mitgegangen? Ja. Nein. Also sie hat sich total gewehrt. Sie sagte, eigentlich wäre alles in Ordnung. Und dann sind sie halt wieder gefahren und konnten nichts machen. Ja. Und dann habe ich gedacht, das nützt ja nichts. Habe ich lange überlegt, ob ich überhaupt noch mal einen Krankenwagen rufen sollte. Dann war es halt jetzt so extrem, dass sie aus dem Blut aus dem Mund gespuckt hatte. Und dann habe ich das doch noch mal gemacht, aber es war jetzt halt zu spät. Ne? Wie lange hat sie jetzt an der Krankheit gelitten? Richtig schwer gelitten? Also an der Leberzirrhose meine ich. Ja, also das ging Gott sei Dank recht schnell. Also ist Freitag. Morgen bin ich mit ihr da ins Krankenhaus mit dem Rettungswagen und ja, jetzt heute ist sie halt dann verstorben. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ja. Wann seid ihr ins Krankenhaus? Am Freitag. Letzte Woche Freitag? Also ja, Freitag. Oh. Das ging aber dann wirklich ausgesprochen schon. Ja, und sie war vorher, die letzten Wochen, war sie nicht irgendwie in Behandlung wegen der Leber? Nein. Also sie ist auch jahrelang nicht zum Arzt gegangen. Das ist halt alles. Dann hat sie ein sehr schnelles Sterben und einen sehr schnellen Tod gehabt. Ja. Warst du denn dabei, als sie gestorben ist? Ja, ich war, das war also von morgens 12 Uhr bis 8 Uhr war ich die ganze Zeit im Krankenhaus und man konnte ja auch nur zwischendurch immer mal rein. Also die hat da schon in so einem Abschiedszimmer auf der Intensivstation gelegen. War sie denn noch bei Bewusstsein? Also die ersten Tage ja, da hat sie auch noch recht viel mitbekommen, aber heute, ja, hat sie jetzt auch nicht mehr alles mitbekommen, war vielleicht auch ganz gut so. Florian, ich finde das toll, dass du dich da so sehr um diesen Menschen gekümmert hast. Und ich gehe davon aus, dass aufgrund der starken Alkoholerkrankung gar keine wirkliche Freundschaft wachsen konnte, weil sie ja aufgrund ihrer Erkrankung irgendwie nicht wirklich bei sich war. Insofern finde ich es toll, was du da gemacht hast. Hatte sie sonst keinen Menschen, der sich um sie kümmerte? Keine Verwandten großartig, also ihren Vater nur noch, sonst gab es nichts mehr. Also warst du schon ein wichtiger Teil in ihrem Leben? Ja. Dann hast du, glaube ich, Florian, das, was du tun konntest, hast du wirklich getan. Und du hast sie jetzt auch noch in den Tod begleitet. Das ist schon ein großer Dienst, den man einem Menschen erweisen kann. Und vorher, so wie du den Fall geschildert hast, wäre daran jeder gescheitert. Jeder. Ich bin da fast dran verzweifelt. Ich habe immer gedacht, Mensch, es kann doch nicht sein, dass du alles probiert hast, nichts hat was gebracht. Ich meine, das ist einfach so sinnlos. Die ist so sinnlos gestorben. Florian, was meinst du, wie viele Tausend und Abertausende von Angehörigen von Alkoholikern genau so ein Gefühl haben? Genau so ein Gefühl. Die nichts haben tun können, weil der Kranke nicht erreichbar war. Weil der Kranke einbetoniert war in sich selbst. Ja. Das ist ganz schlimm und ganz tragisch, aber es trifft niemals einen Äußeren, also jetzt einen Angehörigen, jetzt in deinem Fall dich, eine Schuld. Mehr kann man da nicht machen. Mehr kann man da nicht machen. Kümmerst du dich jetzt auch um die Beerdigung und alles, was man jetzt machen muss? Ich helfe da sicher mit. Also das macht überwiegend der Vater. Ich helfe mit bei der Wohnungsauflösung jetzt. Und, Neben dem, was du dir vorwirfst, was aber nicht begründet ist, finde ich, dazu kommt ja auch noch der Schmerz, dass du einen Menschen verloren hast, den du offensichtlich sehr gemocht hast. Ja. Das ist jetzt auch ein tiefer Trauerschmerz, in dem du bist. Ja, das hat mich auch noch mehr mitgenommen, als ich dachte. Mhm. Florian, wir rufen dich mal jetzt nochmal an. Da haben wir noch ein bisschen Zeit für dich. Und werden dir noch ein paar Tipps geben, wie du auch vielleicht mit der Trauer jetzt umgehen kannst und was du alles tun solltest demnächst. Einverstanden? Ja, also ich habe vor ein paar Jahren haben wir auch schon mal miteinander gesprochen. und ich wollte auch sagen, diese Sendung ist super. Ich hoffe, dass es das noch viele, viele Jahre weiter gibt. Ich danke dir sehr, Florian. Ja. Alles Gute und wir melden uns gleich bei dir. Ja, danke dir. Tschüss, ciao. Ciao. 1:20 Uhr haben wir und hier ist Sebastian. Sebastian ist 35. Guten Morgen, Sebastian. Guten Morgen, Domian. Hallo. Sebastian, um was geht's bei dir? Bei mir geht's um Probleme in der Ehe, massive Probleme. Meine Frau ist, ist an dieser Autoimmunkrankheit erkrankt, diese Schilddrüsenunterfunktion. Mhm. Hat sehr lange unter Übergewicht gelitten, hat jetzt auch halt sehr stark abgenommen und in dieser Phase war sie halt auch immer, ich sag mal ja, faul. Sie hat sich halt immer dahinter versteckt, hinter dieser Krankheit. Ja. Mittlerweile ist es auch so, dass sie so einen Kontrollwahn hat quasi. Also wenn sie mich nicht erreicht, dann ist sie 3 Tage die Hölle los quasi. Mhm. Ich habe die Arbeit mittlerweile gewechselt, weil ihr meine andere Arbeit nicht gepasst hatte, weil ich da Kontakt mit Frauen hatte, mit anderen Frauen, beruflicher Art, weil ich Taxi gefahren bin. Wir haben ein Kind zusammen. Dann gestern war der Hammer, der dann kam, halt, dass sie dann mich dann irgendwann im LKW erreicht hatte, nachdem ich mein Telefon anmachte und meinte, ich müsste halt schnellstens ins Krankenhaus kommen, da die Kleine vom Wickeltisch gefallen ist und mit Hirnblutung da liegt. Und dann ist mir halt alles aus dem Gesicht gefallen. Also dann wusste ich gar nicht, was los ist. Und dann meinte sie, nee, war nur ein Scherz. Damit du mal siehst, du musst dein Telefon halt immer anhaben, dass ich dich erreiche. Oh, das ist aber ein übler Scherz. Ja. Das ist ein ganz übler Scherz. Ja. Und du bist LKW-Fahrer im Moment. Genau. Und bist viel unterwegs. Also ich bin unterwegs, bin 2 bis 3 Tage, vielleicht auch mal 4 Tage draußen. Ansonsten bin ich dann halt immer zu Hause. Und das passt ja alles so irgendwie gar nicht. Und man ist halt sich ständig am Streiten am Telefon, oder wenn man zu Hause ist, weil sie dann der Meinung ist, sie müsste sich dann zurückziehen und für sich Zeit in Anspruch nehmen. Und Sebastian, nochmal zu Ihrer Erkrankung. Ist diese Krankheit denn jetzt behoben und im Griff? Sie ist dann zum Arzt dann halt auch gegangen wieder, weil sie gemerkt hat, irgendwas kann da ja nicht stimmen. Und die haben dann einen TSH-Wert von über 500 festgestellt. Das ist ein Schilddrüsenwert, ne? Genau, Schilddrüsenwert. Mhm. Und da hat das Labor dann halt auch sofort den Arzt informiert. Die haben sie dann nochmal informiert. Mittlerweile nimmt sie 225 Mikrogramm Thyroxin. Okay, das müssen wir gar nicht so ausführlich besprechen, aber herauskommt, dass was da krankheitsbedingt schiefgelaufen ist, jetzt auch durch Medikamente auf einer ordentlichen Bahn ist. Auf jeden Fall, ja. Mhm. Definitiv. Und es war, ich sag mal, nur in Anführungszeichen die Schilddrüsenunterfunktion. Genau, also das ist Schilddrüsenunterfunktion, dann kommt diese Hashimoto noch mit dazu, wurde mir gesagt. Also das gibt's wohl da zwei Geschichten. Gibt es denn einen Zusammenhang zwischen ihrer seelischen, dass sie so diffus seelisch ist und dieser Schilddrüsenerkrankung? Meiner Meinung nach, also ich kann mir das schwer vorstellen, sie versteckt sich aber dahinter und sagt, ja, das hat einen Zusammenhang damit. Mhm. Aber wenn ich dann teilweise halt auch nach Hause komme von der Arbeit, dann liegt sie entweder im Bett oder war mit unserer Tochter halt nicht so oft draußen und eigentlich sollte man meinen, wenn sie jetzt in guter ärztlicher Behandlung ist, dass sie optimal eingestellt ist. Ja, auf jeden Fall. Und dass eine seelische Disposition dadurch nicht mehr so entstehen kann. Aber das weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall im Klartext für dich ist ja entscheidend, was hinten rauskommt. Und hinten kommt raus, dass sie dir sehr auf die Nerven geht im Moment, mal salopp gesagt. Definitiv, ja, das ist so. Also ich wirklich, ich muss mich ständig rechtfertigen, wenn sie mich nicht erreicht hat, wenn mal besetzt war oder ich das Telefon nehme, dann wird mir vorgeworfen, du bist ja krank, du musst dich mal untersuchen lassen, das ist ja nicht normal, dass du das vergisst. Und Achso, sie unterstellt dir sogar eine Erkrankung. Ja, ja. Mhm. Ja, das ist und wie alt ist eigentlich euer Kind? Die wird jetzt 3. Ja. Mhm. Und die ist halt eigentlich auch sehr, sehr pflegeleicht. Also nicht irgendwie hat dort, was können halt so haben, das Typische, aber ihre Familie hängt sich auch sehr stark in alles mit rein und man wird halt für alles, was irgendwie ist, verantwortlich gemacht. Also und da bin ich langsam irgendwann am Punkt, wo ich dann auch sage, da kann ich auch nicht mehr. Und gibt es nicht auch den Punkt, wo du also verbal ausrastest, wenn du immer so angegriffen wirst? Ja, also ich schreie sie nicht an oder werde aggressiv oder so, aber man wird dann halt automatisch lauter, wenn man sich auch reinsteigert. Mhm. Das wird mir dann als Aggressivität ausgelegt und rumbrüllen etc. Und Gibt es denn überhaupt, wenn du dann mal zu Hause bist und frei hast, gibt es auch schöne Momente, entspannte Momente zwischen euch? Jein. Also solange ich ihrer Meinung nach das mache, was sie, was dann halt zu machen wäre, dann ist alles gut. Aber sobald man jetzt mal sagt, wir gehen jetzt mal raus, wir machen mal was, keine Ahnung, und ja, machen wir, und dann ja doch nicht, und dann legt sie sich wieder hin, und wenn man dann sagt, du hast aber gesagt, Mensch, jetzt machen wir, dann ist wieder alles quasi für die Katz, dann diskutiere ich nur und ich würde sie nicht verstehen. Und Wie war sie eigentlich drauf, bevor sie behandelt wurde auf ihre Erkrankung? Da war sie auch so drauf. Nicht so extrem, aber sie war dann halt auch sehr faul in der Hinsicht, würde ich sagen, beziehungsweise sehr lustlos und hast du denn deine Frau, diese Frau auch mal in den Anfangszeiten eures Kennens, wie lange kennt ihr euch jetzt? 5 Jahre. 5 Jahre. War die zumindest ganz am Anfang mal ein bisschen anders? Ja, da hat sie sehr viel geschlafen halt. Aber war nicht so aggressiv oder so lustlos, wie dann, was sich im Laufe der Zeit in den Jahren entwickelt hat. Dennoch, ne? Klingt ja alles nicht so doll. Warum hast du dich überhaupt auf die Frau eingelassen? Nee, ich habe gedacht, das wird besser. Das ändert sich. Das ist vielleicht, jeder hat ja so seine Macken dass man den Vater dann irgendwann kennenlernt und damit weiß, umzugehen. Aber jetzt sind so viele Jahre vergangen. Jetzt absolut nicht. Sieht man die Sache anders. Nee, das, also ich teilweise war auch da der Meinung oder bin halt so, dass ich denke, dass ich das halt auch bereue, diesen Schritt gegangen zu sein. Ne? Genau. Was für ein Gefühl hast du noch für deine Frau? Kann ich schwer sagen. Aber ein bisschen Liebe, ja, gut, auf eine Art und Weise schon, aber irgendwie auch nicht. Das ist irgendwie, sie hat ja auch keine Fehler. Wenn man sagt, Mensch, du hast ja auch mal irgendwie, sagt sie, ich bin perfekt, ich habe keine Fehler. Das sagt sie. Das sagt sie, definitiv. Also sie sieht wirklich alle Schuld bei dir. Ja. Und sie ist nicht empfänglich für Kritik, dass sie sagt, naja gut, da habe ich vielleicht überreagiert und da hätte ich das nicht machen sollen, wie mit dem Wickeltisch. Da ist sie nicht empfänglich. Nee, da hat sie dann nur gestern Abend dann noch gesagt, so, das war nicht so in Ordnung. Und und dann hat sie auch gleich wieder abgelenkt und da wollte ich aber näher drauf eingehen und dann sagt sie, ja, das ist mir jetzt zu blöd und hat dann aufgelegt. Sebastian, ich würde es bei so einer Frau nicht aushalten. Ich sag's dir ehrlich. Auch wenn, wenn wir jetzt, vielleicht ist es bedingt durch ihre Erkrankung oder was auch immer, aber ich würde das nicht hinkriegen. Ich mach das auch nur wegen dem Kind, ganz ehrlich. Gut, aber du bist ja erst 35, du kannst nicht die nächsten 40 Jahre nur wegen des Kindes oder die nächsten 20 Jahre wegen des Kindes in so einer Beziehung bleiben. Dann lieber ein schnelles Ende mit Schrecken, als du kennst schon den Spruch. Ja, genau. Das würde ich nicht weiter mitmachen. Vor allen Dingen, wenn so, es bringt ja auch gar nichts mehr zu sagen, geht zu einer Eheberatung oder so etwas. Wenn du sagst, dass die Gefühle schon so kaputt sind, dann deutet ja alles darauf hin, dass man versucht, eine ordentliche Trennung hinzukriegen. Aber wahrscheinlich tickt sie dann völlig aus, oder? Dann tickt sie aus, ja. Dann ist sie, also einerseits sagt sie, sie ist durch mich so geworden. Ich hätte sie zu dem gemacht, was sie jetzt halt ist. Und man sucht dann auch selber bei sich die Schuld und sagt, naja, vielleicht reagiere ich da ein bisschen über oder vielleicht. Aber es hat für mich, wenn ich dann nach Hause kam und halt die Wohnung nicht so, also sie muss nicht wie geleckt sein, um Gottes Willen, aber dass man halt vernünftig sagen kann, man könnte in einer halben Stunde Besuch empfangen oder so. Das war es aber halt nicht. War alles irgendwo, und die Kleine dann, sie lag dann vom Fernseher und hat dann Fernsehen geguckt, die Kleine natürlich daneben. Ja, das ist auch kein Zustand. Nee, absolut nicht. Und da habe ich dann mich aufgeregt und natürlich was gesagt dagegen und dann gab dann ein Wort das andere und ihre Familie versteht sie ja auch komplett und hat für alles, was sie tut, Verständnis und Also, Sebastian, wenn ich du wäre, ich wäre auf dem Rückzug jetzt, aber auf einem sehr schnellen Rückzug. Ja. wir geben dir mal jetzt noch eine Beratungsstelle an die Hand. Da musst du gar nicht zusammen mit ihr hingehen. Da kannst du auch unter Umständen alleine hingehen, wenn du nochmal eine Rücksprache brauchst mit jemandem. Vielleicht auch eine Beratung wegen des Kindes, was man da alles so bedenken muss. Ja. Meine ganze Intuition sagt weg. Ja, ja, das bin ich auch, ja. Sebastian, du legst auf, wir melden uns gleich nochmal. Alles klar, super, danke schön. Viel Glück, Jan. Tschüss. Danke, ciao. Tschüss. 1:30 Uhr, ihr Lieben, haben wir. Und morgen haben wir ein festes Thema. Und morgen heißt das Thema Hotel Mama. Ich möchte morgen sehr gerne sprechen mit Leuten, die, obwohl schon etwas älter, immer noch bei der Mama wohnen und sich von ihr bedienen lassen nach Strich und Faden. Wie findet ihr das, die ihr so lebt? Findet ihr das gut oder habt ihr irgendwie auch ein bisschen schlechtes Gewissen? Und ich möchte gerne mit Müttern reden und letztendlich natürlich auch mit Vätern. Warum macht ihr das mit? Findet ihr es gut? Sagt ihr, naja, okay, nicht schlimm, der oder die Tochter, der Sohn, die Tochter kann gerne mit 40 noch bei uns wohnen oder mit 35. Es macht uns nichts aus. Oder geht's euch auch auf die Nerven und ihr findet nicht so richtig den Dreh, aus der Nummer rauszukommen? Also, Hotel Mama. Ich bin sehr gespannt morgen auf die Anrufer von Mamasöhnchen und Mamatöchtern und von den Eltern. Ihr könnt morgen ab 0 Uhr anrufen, wie immer. Oder gerne natürlich mailen unter domian@wdr.de. Hier ist Nina. Nina ist 23. Guten Morgen, Nina. Hallo, Domian. Nina. Ach, Wahnsinn, dass du durchgekommen bist. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, hallo. So, über was reden wir beide? Wir reden heute in meinen Augen mal über was Erfreuliches. Mhm. Und zwar, wie gesagt, ich bin 23. Das ist schon mal sehr erfreulich. Bitte? Das ist schon mal sehr erfreulich. Ja, also ich bin halt jetzt seit 5 Jahren dafür am Kämpfen gewesen, meinen Führerschein machen zu dürfen. Ja. Und jetzt ist es soweit. Ja, das ist doch super. Da gratuliere ich sehr herzlich. Und du bist danke dabei oder hast du ihn schon? Ich muss jetzt erstmal mich bei der Fahrschule noch anmelden. Okay. Ja, so. Aber der Schritt, der ist schon mal für mich persönlich phänomenal. Ja, warum eigentlich jetzt erst? Das ist halt der Grund. Ich habe eine Sehbehinderung. Mhm. Ich sag's direkt auf Deutsch, ich habe Augenzittern, das hat auch ganz tolles Wort. Sag das Wort mal. Nystagmus. Ah ja, genau, das habe ich schon mal gehört. Ja? Das habe ich schon mal gehört, ja. Aha. Ja. Ja, auf jeden Fall, das ist halt Augenzittern und das durch dieses Augenzittern sieht man halt weniger. In meinem Fall sind es 40%. Sieht man immer weniger oder nur, wenn die Augen zittern? Immer. Immer. Immer. Also das ist natürlich immer von Person zu Person unterschiedlich, aber dann immer. Und wenn, also ich kenne das so, ich meine, ich habe das mal bei jemandem gesehen, vielleicht war das auch was anderes, aber da konnte ich, als ich der Person gegenüberstand, sehen, dass die Augen plötzlich anfingen, so hin und her zu gehen. Ist das so? Ja, genau. Für ein paar Sekunden und dann war wieder gut. Ja, das ist auch wieder unterschiedlich. Bei mir ist es eher, wenn ich nervös bin, müde bin. Dann fangen die an zu zittern und dann hält sich das aber auch dran. Und wie lange hält sich das? Ja, bis die Nervosität weg ist, bis ich schlafen gehe. Ach so, das sind nicht kurze Anfälle, sondern das kann auch schon mal eine Stunde dauern oder so. Ja, doch schon so etappenmäßig, aber wenn die Augen so zittern, ist deine 40-prozentige Sehkraft dann noch weiter eingeschränkt? Ja. Das heißt, wie viel kannst du da noch sehen? Das ist nicht messbar. Oh. Das leider nicht. Das ist nicht messbar. Also ich weiß, mit einem Auge, die Ärzte, die machen immer so tolle Tests, wo man mit einem Auge gucken soll. Und das ist dann auch nochmal ein Grund für das Zittern. Mhm. Und da liege ich dann pro Auge bei 20%. Nina. Ja, du bist eine sehr nette junge Frau, muss ich wirklich sagen. Und ich würde es dir von Herzen gönnen, dass du einen Führerschein hast. Aber das ist doch viel zu gefährlich, Mensch, wenn du Auto fährst. Na, das kostet natürlich sehr, sehr viel Konzentration. Darfst du das? Mit Brille bin ich ja auch immerhin auf 50%. Das ist für mich schon sehr viel. Gut, aber wenn du durch eine Nervosität dann deinen Anfall bekommst und auf der Autobahn bist, was denn dann? Autobahn möchte ich für mich persönlich auf jeden Fall vermeiden. Na egal, auch wenn du mit 50 über die Landstraße fährst, was dann? weiß ich nicht. Hör mal, darfst du so, denn? Mit so Risikofaktoren einfach vermeiden, wie zum Beispiel mit Müdigkeit fahren oder mit Nervosität fahren. Ja, aber ich habe es gerade so verstanden, dass das über dich kommen kann, wenn du müde bist oder wenn du nervös bist. Im Straßenverkehr kann man schon mal nervös werden, also kann es auch von jetzt auf gleich passieren bei dir. Das kostet dann ganz viel Konzentration. Darfst du denn überhaupt mit dieser Erkrankung einen Führerschein machen? Ja. Ehrlich? Also es gibt viele Nystagmus-Patienten, die einen Führerschein haben. Mhm. Es kommt halt immer darauf an, wie es ausgeprägt ist. Aber abgesehen davon, wie jetzt die gesetzliche Situation ist, hast du denn nicht Angst, dass dir was passieren könnte oder dass du eben auch andere Menschen mit ins Unglück reißen könntest durch einen Zwischenfall? Also ja, ein bisschen Angst, klar, die ist da. Ich werde mir auf jeden Fall auch erstmal die Fahrstunden angucken, wie ich mich da verhalte, wie es verläuft. Und du musst dem Fahrlehrer auch rein Wein einschenken, ne? Was los ist. Ja, auf jeden Fall muss ich nicht, aber mache ich auf jeden Fall. Fände ich auch gut. Einfach sinnvoll. Genau, dann kann der dich auch beraten und er kann das besser einschätzen. Genau. Warum ist das so sehr wichtig für dich, den Führerschein zu haben? Ach, einfach. Damals mit 18 haben wir halt von unserer Oma Geld gekriegt. Und hier, Kind, mach mal deinen Führerschein. Und alle haben den Führerschein gemacht, ja, ich nicht. Mhm. Und das ist einfach... Ja, es hört sich vielleicht ein bisschen blöd an, aber bei uns in der Familie ist das so ein gewisser Status einfach. Du hast einfach einen Führerschein. Ja. Und auch einfach wegen dem Beruflichen. Ich bin halt im Schichtdienst und bin da mit der Einrichtungswahl sehr eingeschränkt. Mhm. Ich muss halt immer genau gucken, ist es möglich, komme ich da mit dem Bus hin? Aber Schichtdienst bedeutet auch, dass man schon mal müde Auto fährt, ne? Oder ein bisschen müde Auto fährt. Ich mache mir Sorgen, Nina. Ich mache mir Sorgen. Hast du denn mit deinem Augenarzt nochmal vorab gesprochen? Ja, also wenn das war total der komische Typ, ehrlich gesagt. Ich glaube, er hätte mir auch erlaubt, den LKW-Führerschein machen zu dürfen. Das war eine ganz komische Nummer. Ich würde mir nochmal richtig eine gute fachkundige Meinung einholen. Zu deinem eigenen... Also zu deinem eigenen Interesse, zu deiner eigenen Sicherheit. Und du musst immer im Kopf haben, wenn du versagst im Straßenverkehr, kannst nicht nur du die Geschädigte sein, sondern unter Umständen auch ein anderer Mensch, ein Kind, ein alter Mensch, wer auch immer. Ja, das ist mir bewusst, aber deswegen möchte ich eigentlich auch eher nur gewohnte Strecken, sage ich mal, fahren und nicht jetzt, ich weiß nicht, einmal nach Köln und zurück oder so. Dennoch, weißt du, man sagt gewohnte Strecken, wenn man dann 50 durch die Stadt fährt, das ist noch keine große Geschwindigkeit. Wenn einem aber da etwas bei passiert, kann man mit 50 natürlich einen mega Unfall verursachen, mit größtem Leid zur Folge. Ist denn wenn du dieses Zittern hast, ist dir dabei auch irgendwie schwindelig zusätzlich? Nein, überhaupt nicht. Das nicht. Mhm. Und mittlerweile habe ich das auch recht gut unter Kontrolle. Mhm. Ja, das ist halt so das nächste Problem. So im Alltag weiß ich dann, ich mache dann mal 2-3 Sekunden die Augen zu und dann ist wieder gut. So, das kannst du beim Autofahren nicht machen. Eben, das ist das. Fährst du Fahrrad? Ja. Na gut, da kannst du sofort anhalten, da ist es nicht so ganz dramatisch wie im Auto. Ja, aber da merke ich auch, es ist überhaupt kein Problem. Also ich komme sicher von A nach B und natürlich ist es eine andere Geschwindigkeit, um Gottes Kannst Willen. Du überhaupt nicht vergleichen. Du fährst mit dem Fahrrad vielleicht 15 oder sowas und dann mit dem Auto fährst du 50 und bist vielleicht mitten in einer Stadtautobahn oder wo auch immer, was auch immer. Mhm. Ich will es dir natürlich nicht mies reden, aber ich mache dich darauf aufmerksam, dass das schon mit großen Gefahren verbunden ist. Und bitte hol dir nochmal eine gute Meinung ein. Ich würde mal mit einem anderen ordentlichen Augenarzt sprechen. Ich würde auch mal mit dem ADAC oder mit einem Autoclub mal sprechen, ob es da Ratschläge gibt. Aber der Arzt ist das Wichtigste erstmal. Ja. Und natürlich auch mit dem Fahrlehrer. Ja, auf jeden Fall. Mann, Nina. Ich hoffe, dass wie es auch jetzt ausgehen mag, dass es eine gute Entscheidung für dich ist. Ja. Ja. Und wenn es nicht klappt, es ist auch nicht so dramatisch, Mann. Der Statussymbol, das war ja früher viel doller als heutzutage. Ja, aber es wäre halt schon schön. Natürlich. Wem sagst du das? Ja. Nina, wie auch immer, alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Danke dir auch. Tschüss, ciao. Tschüss. 0800 220 5050. Bernhard, 55, guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Hallo, Bernhard. Ich begrüße dich, mein Lieber. Ja, das ist ja nett. Was mich darauf, war vor anderthalb Wochen, dich anzurufen, war vor anderthalb Wochen, hattest du das Thema, was einem mit Tieren passieren kann. Ja, genau, wir hatten das Thema Tiere. Ich muss feststellen, dass es gefährliche Tiere bei uns gibt, die sehr klein sind. Ich wurde von einer Zecke gebissen, gestochen, wie man das auch immer will. Kannst du ein bisschen mehr vom Hörer weggehen? Es blubbt so, es klingt so. Ja. Also ich wurde von einer Zecke befallen. Ja. Manchmal so gebissen, gestochen. Ja, großes und zunehmendes Problem in Deutschland. Ja, aber dieses kleine Tier hat mir eine Menge Scherereien verursacht. Ich habe das erst zwei Wochen später zu spüren bekommen. Ich bin abends ins Bett gegangen und ich bin am nächsten Morgen aufgewacht und die Welt war nicht mehr die, wie es am Vorabend war. Wie war denn die Welt? Ich habe erstmal die komplette Symptomatik eines Schlaganfalls durchlebt. Mir ist die linke Gesichtshälfte runtergefallen. Ich habe gemerkt, dass ich auf dem linken Ohr völlig ertaubt bin. Und ich habe mich dann erstmal ins Bad geschleppt und habe gesehen, dass mir wirklich das Gesicht runtergefallen ist. Ich bin dann durch eine langjährige Bekannte sofort in eine Klinik gefahren worden, die ich alle haben jetzt habe. Und dort hat man dann nach eingehenden Untersuchungen festgestellt, eben, dass ich von einer Zecke gebissen worden bin und dass ich eine sogenannte faciale Parese habe. Das habe ich gerade, weil die Leitung so ein bisschen komisch ist, nicht richtig verstanden. Als das passiert ist, als du morgens aufgewacht bist und diese Symptome hattest, die du gerade geschildert hast, wie lang lag da der Zeckenbiss zurück? Etwa zwei Wochen. Wie konntest du das rekonstruieren, dass er zwei Wochen zurücklag? Ja, weil das zwei Wochen vorher sein muss, weil ich da im Garten bei einer Nachbarin intensiv tätig war und auch ansonsten. Die Wahrscheinlichkeit ist. Achso, aber du hattest die zwei Wochen vorher den Zeckenbiss nicht gesehen irgendwo am Körper. Ja, nein, und es war auch keine Zecke entfernt worden, als ich in die Klinik. Und man konnte auch dann nach zwei Wochen nicht irgendwelche geröteten Stellen am Körper sehen. Nein, also das muss nicht unbedingt gerötet sein, wenn es zu einem Borreliose-Befall kam. Mein Gott, was hat man dann mit dir gemacht? Ich wurde erstmal sechs Wochen lang unter Antibiotika gesetzt, stationär. Mhm. Und wie gesagt, man hat mir dann mitgeteilt, dass es sich um eine fatale Parese handelt, eine periphere, also eine halbseitige Gesichtslähmung. Und das ist der faciales Nerv. Das ist der siebte Nerv, der aus dem Stammhirn kommt und so die ganze Gesichtsmuskulatur und unter anderem auch das Gehör, dein Gehörsinn steuert, und zwar die akustische Wahrnehmung. Mhm. Denn es ist so, normalerweise hört sich das ziemlich banal an, wenn man sagt, ja, ich höre jetzt auf einem Ohr nicht mehr. Nee, das aber ist meine, nicht banal. Meine gesamte Hörphysiologie, also mein Wahrnehmungsempfinden, mein akustisches, ist seitdem komplett durch den Wind. So, das heißt, die intensive Antibiotika-Kur hat nicht sehr viel gebracht. Nein, die Gesichtslähmung, also diese Gesichtsverschiebung, man hat das ja auch gesehen dann eine ganze Zeit lang noch, die ist verschwunden. Aber der Gehörverlust ist geblieben. Ich war anschließend noch sechs Wochen auf einer Reha-Maßnahme. Da wäre ich am liebsten geblieben. Das war das Beste, was einem je passieren kann. Da wird man richtig gefordert. Ja. Und es besteht keine Hoffnung, dass das Gehör wiederkommt? Nein. Nein. Wie lange liegt dieser Vorfall jetzt zurück? Jetzt inzwischen vier Jahre schon. Ah, ja. Gut, und seitdem hat sich nichts mehr geändert am Gehör? Nein. Und ich bin überhaupt nicht mehr, wie sagt man, also in meinem gesundheitspolitischen Sinn, ich bin überhaupt nicht mehr publikumsfähig, überhaupt nicht mehr gesellschaftsfähig. Warum? Insofern, weil wenn ich mit mehr als zwei Leuten zusammen bin, die sich miteinander unterhalten, verliere ich völlig die Orientierung. Ah, ich verstehe. Weil meine gesamte Gehörphysiologie durch den Wind ist. Das heißt, wenn du jetzt mit mir alleine sprichst und hast den Hörer an einem Ohr, an dem gesunden Ohr, ja, dann das geht normal. Ist das in Ordnung? Ja. Aber wenn ich mich in einem Raum befinde, ich kann zum Beispiel kein öffentliches Verkehrsmittel mehr benutzen. Ich kann keine Gaststätte mehr aufsuchen. Was passiert, wenn du in eine vollbesetzte Bahn kommst und da sind 1000 Geräusche zu hören? Was passiert in dir dann? Dann verliere ich völlig die Orientierung. Ich werde nervös, mir geht es überhaupt nicht gut. Ich kann nur noch das Weite suchen, aussteigen. Mhm. Und so ist es dann in einer Kneipe, in einer Gaststätte, im Restaurant genauso? Ist unmöglich. Ich kann gar nicht erst reingehen oder zu irgendeiner Veranstaltung, wo viele Leute sind. Du sagst, du verlierst die Orientierung. Was heißt das? Ja, die akustische Orientierung. Mhm. Und ich bin mit mir ist nichts mehr anzufangen in dem Moment. Und ich bin dann entsteht auch Angst, sicherlich. Ja, sicher. Ich fühle mich total überfordert. Das heißt, du fühlst dich im Prinzip nur wohl in einer Wohnung mit einem Menschen? Ja, mit mir selber, allein. Oder mit dir alleine, aber mit einem, wenn du einen Menschen zu Besuch hast, das geht auch. Ja, ich komme einmal die Woche. Das zerrt natürlich auch an den sozialen Kontakten. Ich habe keine mehr, weil ich den nicht pflegen kann. Hast du durch diesen Vorfall mit der Zecke auch deinen Beruf verloren? Ja, ich bin arbeitsunfähig, ich kriege eine Erwerbsminderungsrente. Ich war gestern nochmal auf dem Amt, weil ich mich ja trotzdem immer noch da melden muss, obwohl ich nicht mehr vermittlungsfähig bin. Mhm. Jetzt hat man mir nahegelegt, Berufsunfähigkeit in voller Höhe anzustreben. Das ist natürlich ein Kanossagang, wenn man da durch die ganzen Verfahren und alles durch. Da stehen mir jetzt sehr viel Wege vor. Was hast du denn beruflich vorher gemacht? Bitte? Was hast du beruflich früher vorher gemacht? Ich bin Kartograf. Kartograf, ja, wir haben auch vor ein paar Jahren schon mal miteinander. Ist das doch? Ja. Mensch, Bernhard, was so ein kleines Tier anrichten kann, ne? Ja, das hat mein ganzes Leben durcheinander gebracht. Du lebst alleine, höre ich daraus? Ja, ich lebe alleine und ich lebe auch in einer Wohnsituation, sage ich mal, wo mein Umfeld kommt dem sehr entgegen. Ja, ich wohne in einer Gegend, weil ich wohne in einer Sutterwohnung, ganz für mich hier. Und wenn ich rausgucke, ich gucke im Wald, bei mir kommen uns hier die Rehe angeschossen und es ist ruhig. In einer sehr stillen Umgebung. Warst du denn, als das passierte, in einer Beziehung? Ja, doch, kann man so sagen. Ja, in einer offenen, ich bin seit 30 Jahren mit einem Mädel zusammen, die sich um mich bemüht. Ne? Die kommt auch jetzt noch einmal die Woche. Das ist aber auch der einzige soziale Kontakt, den ich noch habe. Ich glaube, das ist den meisten Leuten gar nicht bewusst, welche Gefahr in unseren Gärten überall lauert. Überall. Ich habe neulich einen Bericht gelesen von einer Biologin, die mittlerweile schon Zecken in Berliner Innenhöfen gefunden haben, im Grünzeug. Das heißt sogar in den Städten sind die. Ja, und ich höre auch immer wieder diesen fälschlichen Spruch, ach, dagegen kann man sich ja impfen lassen. Falsch, lieber. Gegen Borreliose kann man sich nicht impfen lassen. Man kann sich die gegen von Zecken übertragene Gehirnhautentzündung impfen. Genau, ja. Das ist alles ein bisschen kompliziert, das bringen die Leute durcheinander. Eben, und da kommen dann immer, ach, das ist ja, naja, und es ist auch für schwer, für kaum jemand nachzuvollziehen, was eigentlich mit mir ist, so mit meinem Gehör los ist. Das ist schlecht darstellbar. Ne? Das ist schlecht darstellbar. Man kann das auch nur erahnen, so wie du es jetzt beschrieben hast. Wirklich nachvollziehen kann man es natürlich nicht. Auch jedes Mal Probleme, wenn ich da beim Arbeitsamt wieder beim Jobcenter erscheine, den Leuten klarzumachen, warum ich diesen oder jeden angeboten Job nicht mal inzwischen hat man es aufgegeben. Ich habe eine Eingliederungsvereinbarung, wo nichts mehr drinsteht. Ich muss sie trotzdem alle halbe Jahre noch unterschreiben. Mit welchen Gefühlen gehst du heute in die Natur? Ich gehe nur noch in die Natur, wenn ich auch das Haus verlasse. Ich vermeide es, in die Stadt zu gehen. Ja. Aber mit welchen Gefühlen gehst du in die Natur? Ich liebe die Natur schon immer. Naja, ich will darauf hinaus, das könnte ja passieren, dass du nochmal von einer Zecke gebissen wirst. Das Risiko nehme ich in Kauf. Das nimmst du in Kauf? Auch sehr makaber und vielleicht sich auch zynisch anhört, es gibt Situationen, wo ich mir so manches Mal schon gewünscht habe, ich wäre auf dem anderen Ohr auch noch taub geworden. Ach so. Ja, weil dann wäre nämlich Ruhe. Wobei, ich weiß nicht, vielleicht ist es wohl doch schön, dann könnten wir beide zum Beispiel jetzt nicht reden, wenn das andere... Das ist natürlich richtig, deswegen sage ich ja so zynisch, wie es ist. Ja, klar. Manchmal, es hat schon Situationen gegeben, wo ich das gedacht habe. Ja, ich kann es verstehen. Bernhard, ich danke dir, dass du angerufen hast und dieses Thema nochmal gebracht hast. Wir haben lange nicht über Zecken bisher gesprochen. Und das ist Sommer und die Leute gehen raus. was aus so einer kleinen Ursache passieren kann. Absolut, absolut. Dramatische Dinge, ja. Ich wünsche dir von Herzen, dass es dir zumindest nicht schlechter geht und auf jeden Fall... Nee, ich arrangiere mich mit dir. Ja, genau, dass du dich noch mehr arrangieren kannst und dass du es seelisch auch gut schaffst, alles so zu akzeptieren. Das wünsche ich dir sehr. Dankeschön. Bernd, dann alles Gute von Herzen. Ja. Ja. Dankeschön, tschüss. Und wir machen weiter mit Thomas und Thomas ist 49. Guten Morgen, Thomas. Guten Morgen, Domian. Wie gesagt, Kompliment für deine tolle Sendung. Dankeschön. Ich hatte mal vor ein paar Monaten bei dir angerufen, weil ich die Jungfrau war, die zum ersten Mal Sex haben wollte. Mhm. Und jetzt hat sich alles super dramatisch entwickelt. Mein Erwartungsdruck war so hoch, dass ich beim ersten Mal versagt habe. Und jetzt hat die Dame, wie gesagt, vor kurzem Schluss gemacht, am Freitag. Und war Freitag gleich mit meinem besten Freund in der Kiste. Und jetzt muss ich, wie gesagt, gucken, wie ich mit dieser Situation wieder umgehe, weil mein bester Freund hat auch für den Hund aufgepasst und ist halt für mich jetzt ein bisschen schwer. Weil meine Gefühlswelt, die schwankt halt momentan ein bisschen zwischen Gut und Böse. Ja, wie lange warst du denn jetzt mit dieser Frau zusammen? Ich war jetzt, wie gesagt, 6 Monate zusammen, war aber auch jetzt immer ein Auf und Ab. Im Endeffekt habe ich wahrscheinlich auch erkannt schon im Vorfeld, dass es nach Möglichkeit nicht die richtige ist. Mhm. Und ich muss jetzt nochmal fragen, diese Frau, mit der du 6 Monate zusammen warst, war das jetzt die erste Frau, mit der du Sex hattest? Ja, das war die erste Frau, mit der ich Sex haben wollte, aber wie gesagt, ich habe beim ersten Mal, habe ich wie gesagt, ziemlich verloren. Ich muss aber sagen, ich habe ein bisschen gelernt, ich habe zum ersten Mal Zungenküsse gemacht, bin zum ersten Mal neben eine Frau wach geworden, ich war zum ersten Mal Hand in Hand mit einer Frau, war eigentlich eine schöne Sache und es ist natürlich schade, dass man jetzt dieses erstmal verloren hat und sich jetzt wieder neu orientieren muss. Also ein bisschen sexuelles Training ist schon bei rumgekommen in den 6 Monaten. Das ist schon bei rumgekommen, weil du mir, wie gesagt, damals dann auch ganz gute Tipps gegeben hast. Das freut mich ja schon mal auf jeden Fall. Jetzt ist dir was passiert, Thomas, was gar nicht mit deiner späten Jungfräulichkeit zu tun hat, sondern was jeden Tag irgendwie passiert, nämlich das, was auseinandergeht oder sich so entwickelt, wie du es gerade beschrieben hast. Ja, jetzt ist sie korrekt. Sie ist jetzt mit deinem einem Freund zusammen. Ja gut, richtig zusammen ist er nicht, weil mein bester Freund, der ist vielleicht auch vom Kopf hat er andere Gedanken, der sehnt sich auch zum ersten Mal nach Sex und er hat jetzt mal die Gunst beim Schopfe gepackt und die Dame anzugreifen. Nur ich muss halt jetzt, wie gesagt, gucken, wie ich halt damit umgehe, weil ich bin, wie gesagt, jetzt in ein relativ tiefes Loch gefallen. Ich versuche jetzt, mich aber wieder ein bisschen hochzuarbeiten. Ich habe Freitag, wenn ich ehrlich bin, bin ich auf der Arbeit zusammengebrochen und habe Selbstmordgedanken gehabt. Aber ich denke im Moment wieder ein bisschen positiver und denke wieder ein bisschen anders. Das freut mich, Thomas. Natürlich ist es immer schlimm und man denkt immer gleich, ich kann nicht weiterleben, wenn eine Liebe zerbricht. Aber es geht dann doch weiter und siehst doch einfach mal so von der Seite, du hast jetzt zumindest eine relativ gute Erfahrung gemacht am Anfang. Du hast nach so langer Zeit endlich sexuelle Erfahrung gesammelt. Und jetzt ist das in die Brüche gegangen. Okay, da heulen wir jetzt mal ein paar Tage, ein paar Wochen drüber und dann auf zu neuen Ufern, nach vorne schauen. Ja, das ist ja korrekt. Nur wie gesagt, mein Problem ist jetzt, wie gesagt, nicht der Verlust von der Frau. Mein Problem ist jetzt halt, wie gehe ich jetzt mit meinem Freund um? Halte ich ihn die Treue oder schieße ich ihn auch im Wind, weil er hängt, wie gesagt, auch wieder viel dran, weil, wie gesagt, ich bin halt, stehe halt allein, ich habe, wie gesagt, einen kleinen Hund und da brauche ich mal helfende Hände für. Ja. Und er war halt eine von den helfenden Händen, weil ich, wie gesagt, im Schichtdienst arbeite und da muss ich halt jetzt mit umgehen. Weil ich, beschreib mir doch nochmal, wie das genau zustande gekommen ist zwischen dem Freund und deiner Partnerin. Gut, das ist eigentlich zustande gekommen, weil meine Partnerin, die hat mich, wie gesagt, immer kritisiert. Die hat mich kritisiert, dass ich so viel arbeiten gehe. Die hat mich kritisiert dafür, dass ich zu viel für andere Leute da bin. Mhm. Sie hat mir gesagt, ich soll mich von meinem Freund auch fernhalten. Jetzt war ich aber auch so dumm und war auch froh vor ein paar Monaten, wo sie halt dann meinen Freund mal akzeptiert hat und wo wir dann mal zusammen etwas unternommen haben. Mhm. Und dann aufgrund von meinen sexuellen Schwächen, weil ich ja, wie gesagt, auch nach meinen Versagen, wo ich den halt nicht hochbekommen habe, wo sie halt ihr Verlangen hatte, und da habe ich jetzt ganz ehrlich Angst gehabt, dann weiterzumachen. Aber von wem ist denn da nun der erste Schritt ausgegangen? Von ihr oder von ihm, dass die zueinander, dass die was machen? Gut, mein Freund, der hat dann wohl mal gesagt, pass mal auf, wenn der Thomas das dir nicht geben kann, dann kann ich es dir vielleicht geben und vielleicht ist dann halt dein Verhältnis zu dem Thomas dann halt ein bisschen besser. Nur ich kann da jetzt nicht mitspielen, weil Moment, das hat der so offen gesagt oder flapsig gesagt? Das hat er so offen gesagt, und? Aber ich habe es jetzt auch nicht ganz so ernst genommen und ich habe auch gedacht, bleib da mal cool, weil ich immer versuche, relativ cool in mein Leben zu gehen, weil ich viele Sachen halt nicht ernst nehme. Nimmst du ihm das richtig jetzt übel, dass er als Freund dich da so hintergangen hat? Ich finde es also im Moment halt ein bisschen zwiespältig, weil ich kann im Moment schlecht damit leben, wenn er mich halt dann anruft und halt sagt, ich treffe mich dann morgen mit denen und denen und dann hoffe ich dann auf den Sex. Das ist natürlich für mich dann auch eine Situation, die schwer ist und die dann auch ein bisschen unerträglich dann ist. Aber nochmal die Frage, wer hat denn den ersten Schritt gemacht, er oder sie? Weil er hat mir heute alles gebeichtet, deswegen habe ich ja, wie gesagt, heute auch bei dir angerufen oder bei euch angerufen und er hat dann halt gesagt, komm, ich kann es jetzt geben und sie hat sich dann halt vorbereitet und wie gesagt, ich habe damit ein Problem, aber mein Problem ist im Moment auch, dass die Dame jetzt immer bei mir noch auf einer B anruft und immer sagt, halt, tut mir leid, ich wollte nicht, lass uns doch gute Freunde bleiben und lass uns weiter schöne Sachen unternehmen. Also dir tut das gar nicht so weh, dass die Frau jetzt weg ist? Dass die Frau jetzt weg ist, ist vielleicht nicht so weh, dann tue ich mich vielleicht anders, muss ich mich anders umorientieren. Aber ich muss jetzt, wie gesagt, gucken, wie ich weiter mit meinen Kumpel umgehe. Mit dem Freund, ganz genau. Ich finde, das ist ein schwerer Bruch in einer Freundschaft, wenn man so etwas macht. Ein sehr schwerer Bruch. Die Freundin des besten Freundes muss immer tabu sein, finde ich. Da musst du jetzt für dich sehen, wie streng moralisch du da rangehst, ob du ihm das irgendwann einmal verzeihen kannst oder ob du sagst, nee, Schluss aus, das war's, ich habe da keinen Bock drauf. Gut, jetzt habe ich natürlich noch ein anderes Problem, weil ich ja, wie gesagt, ich habe mich ja gefreut, dass alles jetzt gut gelaufen ist, aber ich leide ja nach wie vor meine Einsamkeit und ich habe ja jetzt leider ein dummes Sozialumfeld und ich habe leider kaum Leute an meiner Seite und ich stehe jetzt natürlich wieder da, wo ich eigentlich vor einem Jahr stand. Ich stehe jetzt wieder allein in meiner 75 Quadratmeter Wohnung und ich muss jetzt wieder aufpassen, dass ich da nicht wieder in mein schlechtes psychisches Schema wieder falle. Ja, das stimmt. Da musst du vorsichtig sein, dass es da keinen Rückfall gibt. Richtig. Vielleicht könntest du dir zumindest für die jetzt Überbrückungszeit irgendwo eine Hilfe holen? Wir überlegen mal, was wir dir da raten können, Thomas. Ja. Das machen wir so. Wir rufen dich gleich nochmal an. Ja, ist okay. Das machen wir auf jeden Fall. Dennoch solltest du, finde ich, nochmal Tacheles mit deinem Freund reden. Wie lange bist du mit dem Mann befreundet? Ich bin mit dem Mann befreundet, weil ich war, wie gesagt, auch in der Tagesklinik wegen Psychosen, weil ich schon mal damals, wo Todesfälle waren, schlimme Gedanken hatte. Und dann war ich im Prinzip froh, dass das halt einer war, der gesagt hat, boah, cool, weil ich schon ein toller Mensch, weil mich viele Leute halt verurteilen wegen meiner Art und so weiter und so fort. Aber ich habe jetzt auch dran gearbeitet und da war ich halt froh, dass ich endlich mal jemand hatte. Okay, ich will nur mal eine Zahl wissen, um das einzuschätzen, wie lange die Freundschaft schon dauert. Ja. Achso, noch gar nicht so sehr lange. Nee, richtig. Ja. Ja, Thomas, also wie gesagt, für mich wäre das sehr schwer, wenn mein bester Freund das machen würde. Für mich wäre die Freundschaft eigentlich kaputt dann. Ich weiß aber nicht, ob du das jetzt vielleicht, weil dir diese Frau auch nicht offensichtlich nicht so sehr am Herzen liegt, ob man da irgendwie das sich arrangieren kann. Auf jeden Fall müsstest du mit ihm nochmal richtig reden und das klarstellen. Ich meine, gut, ich muss jetzt sagen, ich habe jetzt auch wieder ein bisschen Glück im Unglück, weil durch einen Zufall habe ich jetzt auch noch eine andere Dame kennengelernt. Da könnte etwas werden, nur die Dame, die braucht natürlich noch Zeit, aber ich bin auch bewusst, der Dame halt die Zeit zu geben. Ja, ist doch wunderbar. Siehst du, ein Türchen geht zu und schon geht das nächste Türchen auf. So muss es doch sein. Thomas, wir rufen dich gleich nochmal an wegen einem Tipp und red nochmal richtig Tacheles mit dem Kerl und dann entscheide, ob du dem nochmal eine Chance gibst oder die Sache ist dann tot. Ja, ja, alles klar. Gut, wir melden uns gleich nochmal. Sag mal Dankeschön und ihr seid super lieb und macht bitte weiter so. Sehr gerne, Thomas. Dankeschön. Tschüss. Jo, tschüss. Ciao. So, liebe Leute, das war's für heute. Dann nochmal der Hinweis auf unser Thema morgen. Morgen heißt unser Thema Hotel Mama. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die schon ein bisschen älter sind. Vielleicht 30, 32, 33, 34, 40 oder vielleicht sogar noch älter und sich von der Mama so richtig verwöhnen lassen, die Socken waschen lassen, die Mama putzt, die Mama kocht, die Mama kauft ein und so weiter. Wie findet ihr das? Findet ihr das gut oder habt ihr doch so ein bisschen schlechtes Gewissen? Und ich möchte gerne mit Müttern sprechen und auch Vätern. Wie steht ihr zu der Sache? Macht ihr das gerne oder findet ihr auch, dass nun das Küken, das gar kein Küken mehr ist, doch endlich mal das Nest verlassen soll? Ab 0 Uhr könnt ihr gerne morgen anrufen 0800 220 50 50 oder während der Sendung oder mailen domian@wdr.de. In der Technik heute Benjamin Vlies. Ich wünsche euch jetzt eine sehr schöne und gute Nacht und wir sehen uns und hören uns wieder morgen. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr WDR Fernsehen. Bis dann, tschüss.